Wien 9, Gussenbauergasse 2, Wohnung von Friedrich Beck. Mein Vater Friedrich wurde am 31. Juli 1901 in Wien als Sohn von Ferdinand Beck und Luisa Fränkel geboren. Ferdinands Vater war ein armer jüdischer Gelehrter namens Jonas Beck. Er war ein Sofer, das ist ein Toraschreiber. Ich glaube, seine Frau Zissi war die Tochter eines wohlhabenden Hühnerzüchters, was ihm erlaubte, sich ganz seinen religiösen Studien hinzugeben. Ferdinand war ein Schuhhändler und wurde sehr erfolgreich. Er hatte Geschäfte in der Währinger Straße, der Maria-Hilfer Straße und auch noch anderswo. Er bekam auch den Titel Kommerzialrat verliehen. Friedrich arbeitete im Familienunternehmen und übernahm bald die Leitung eines der Geschäfte. Alle in der Familie halfen in den Geschäften, auch meine Mutter. Wir wohnten auf Tür Nummer 17 im ersten Stock. Ich war das einzige Kind. Nach dem Anschluss übergab Friedrich seine Geschäfte einem nichtjüdischen Angestellten. Meine Mutter flüchtete mit mir nach England und arbeitete dort als Hausmädchen. Ich kam in ein Heim für jüdische Flüchtlingskinder. Mein Vater flüchtete nach Frankreich in der Hoffnung, für uns drei Visa in die USA zu bekommen. Ihm war diese Lösung lieber, als in England als Butler zu arbeiten. Für verheiratete Paare gab es die Möglichkeit, als Butler-Hausmädchen-Kombination eine Aufenthaltsbewilligung für England zu bekommen. Ihm gefiel der Gedanke nicht, als Diener zu arbeiten, und er wusste natürlich nicht, was wir später wussten. Er floh in den unbesetzten Süden Frankreichs und wurde dort schließlich in Lemy interniert. Während dieser ganzen Zeit versuchte seine Familie in den USA, ihm ein Visum zu verschaffen. Schließlich wurde er zur Arbeit im Osten geschickt, zuerst nach Drancy und dann nach Auschwitz, wo er ermordet wurde. Der Großteil der Beck-Familie flüchtete nach Kuba und von dort in die USA. Mein Großvater Ferdinand Beck stellte einmal eine Liste seiner Verwandten auf, die im Holocaust umkamen. Es waren fast 50. Familien waren groß zu dieser Zeit. Frank Beck.